größte Traum soll heute in Erfüllung gehen. Und doch verhallt in mir die Stimme noch, nur weg von hier. Ein braver Mann, ich lieb ihn so wie er. Hellem Schein, nur dumpfes Licht. Ich bin da, weil du mich liebst. Denk daran in dieser Stunde, ehe du eins wirst mit dem Mann, der dich nie für sich gewann. Er wird die Tiefe deiner Seele nie verstehen, nie selbst erreichen. Ich bin da, weil du mich liebst. Nur für dich bin ich am Leben. Jede Sehnsucht tief in dir findest du allein in mir. Wirf dich nicht weg an diesen ahnungslosen Mann und seinesgleichen. Du hast mich, ohne es zu wollen, zu einem anderen gemacht. Wie sehr dein Wesen mich betört, das hätte ich nie gedacht. Ich bin nur da, weil du mich liebst, mit dir gewinn ich jede Schlacht. Vertrau mir bis ans Ende aller Zeit, wir gehen gemeinsam durch die Nacht. Wie kann es nur sein, dass ich so fühle, wie ich fühl? Wie kann ich nur schwanken zwischen Liebe und Kalkül? Etwas in mir sehnt sich nach der Treue, die ich schwor. Etwas in mir fürchtet sich davor. Betört, das hätte ich nie gedacht. Ich bin nur da, weil du mich liebst. Mit dir gewinn ich jede Schlacht. Vertrau mir.